Kapitel 2 Hören Deutsche Schauspielerinnen 1 Höre dir die Biografien an und ergänze die Tabelle. Marlene Dietrich. Sie wurde 1901 in Berlin geboren. Ihr erster großer Erfolg ist Der blaue Engel, ein Film von Josef von Sternberg. Wenige Jahre später kommt Hitler in Deutschland an die Macht. Marlene folgt ihrem Regisseur in die USA, wo sie viele Filme dreht, unter anderem mit Billy Wilder, Alfred Hitchcock, René Clair und Orson Welles. Nach Deutschland will sie nicht mehr zurück. Sie stirbt 1992 in Paris. Romy Schneider. Als sie 1982 stirbt, ist sie erst 43 Jahre alt. Zu viel Alkohol und Tabletten, hört man. 1938 in Wien geboren, waren ihre Eltern beide Schauspieler. Sie selbst arbeitet schon früh für den Film. 1955 hat sie als Sissi großen Erfolg in Deutschland, vor allem beim weiblichen Publikum. 1956 und 1957 folgen weitere Sissi-Filme. In Mädchen in Uniform spielt sie ein junges Mädchen, das sich in seine Lehrerin verliebt. Das deutsche Publikum ist nicht begeistert. Es will immer nur Sissi sehen, die junge Kaiserin. Schon 1957 beginnt Romy in Frankreich zu arbeiten. Dort lernt sie Alain Delon kennen, mit dem sie lange Jahre liiert ist. In Paris spielt sie Theater. Sie spielt für Visconti und für Trintignant, für Chabrol und für Orson Welles. Ihre Filmpartner heißen Alain Delon, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi. Oft empören ihre Filme das Publikum, vor allem in Deutschland.